Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf gebilligt, der es erlauben soll, faule Wertpapiere und unrentable Unternehmensteile in Abwicklungsanstalten, in sogenannte Bad Banks, auszulagern. Dies ist ein zweiter Schritt der Bundesregierung, der es Banken ermöglichen soll, ihre Liquidität zurückzuerlangen. Seit mehr als einem Monat gibt es bereits eine Bad Bank-Lösung, die sich hauptsächlich an Privatbanken richtet und die für strukturierte Papiere, also hochkomplexe Finanzmarktprodukte, gedacht ist. Das Modell, das heute nachgereicht wurde, ist vor allem für die Landesbanken konzipiert. Als Gegenleistung für die Hilfestellung hat Bundesfinanzminister Peer Steinbrück den Ländern abgerungen, ihre Banken neu zu ordnen. Bis Ende 2010 soll dies geschehen sein. Steinbrück selbst wünscht sich dem Vernehmen nach, dass aus den heute zahlreichen und recht eigenwillig agierenden Landesbanken am Ende im besten Falle eine einzige wird. Wir haben im Augenblick mit 7, glaube ich, selbstständigen Landesbanken eine Vielzahl von Landesbanken, wo einige nach Auffassung der Bundesregierung kein tragfähiges Geschäftsmodell mehr haben. Einige sind definitiv auch in Schwierigkeiten. Das heißt, wir verbinden diese Konstruktion mit der klaren Auflage, dass es zu einer Reorganisation und Restrukturierung im Landesbankensektor kommt. Allerdings zeichnet sich schon jetzt ab, dass mehrere Landesbanken nach anderen Lösungen suchen, weshalb nicht nur die Erfolgsaussichten für ihre Konsolidierung ungewiss scheinen, sondern auch der Plan der Bundesregierung, das Landesbankenwesen zu vereinheitlichen, kaum zu realisieren sein wird. Das heute auf den Weg gebrachte Modell betrifft Anlagen von rund 600 Milliarden Euro. Wer es in Anspruch nimmt, kann künftig von der Last der wertlosen Papiere befreit besser wirtschaften. Am Ende aber zahlen die Eigentümer doch für wertlos gebliebene Anteilsscheine und Schuldverschreibungen und nicht etwa der Bund. Der stellvertretende Regierungssprecher Thomas Steg verweist auf die Verantwortung der Eigentümer, die am Ende dazu führt, dass sie auch mögliche Gewinne zurückerhalten. Der Vorteil liegt darin, dass diese nicht strukturierten Wertpapiere, die strategisch möglicherweise nicht mehr notwendigen Geschäftsbereiche, eigenkapitalschonend ausgelagert werden. Und weil die Eigentumsposition erhalten bleibt, natürlich auch, wenn über einen längeren Zeitraum entsprechend diese Bereiche sich wieder als werthaltig erweisen sollen, die Eigentümeransprüche darauf nicht verloren gegangen sind. Vor allem die Sparkassen, die Miteigentümer der Landesbanken sind, bemängeln, dass die Alteigentümer die Wertverluste tragen müssen. Die Sparkassen fürchten um ihre Stabilität, da sie bereits in hohem Maße für die Landesbanken haften und teilweise für Fehlentscheidungen, die zuvor Politiker getroffen haben, gerade stehen müssen. Regierungssprecher Steg empfiehlt den Kritikern, sich ins laufende Gesetzgebungsverfahren einzubringen, soweit sie dazu berechtigt sind. Die Bundesregierung geht aber davon aus, nach den intensiven Beratungen auch bisher in den Koalitionsfraktionen, dass an dieser Stelle keine Änderungen mehr vorgenommen werden und die Eigentümerverantwortung so bleibt und so kommen wird, wie sie jetzt auch in den Formulierungshilfen beschlossen ist. Auch die kommunalen Spitzenverbände sind entsetzt über die Haftungsregel. Sie fordern die Bundesregierung auf, sie zurückzunehmen. Gehen Steinbrücks Pläne auf, dann kann noch in diesem Sommer damit begonnen werden, die schon existierende Finanzmarktstabilisierungsanstalt umzuwandeln. Unter ihrem Dach entstehen dann selbstständige Unteranstalten, die berechtigt sind, die toxischen Papiere zwischenzulagern.